Stürmen bist verzagt, wenn dein Herz voll Sorgen mutlos bangt und klagt, zähl die Gnadengaben, denke doch daran, und du wirst dich wundern, was dir Gott getan. Denk nur an des Heilands Liebe, tiefer als das tiefste Meer. Jede Last hilft er dir tragen, grad wenn das Herz dir schwer. Zähle auf die Gnadengaben, sieh, wie gut er's meint. Du wirst dann erst merken und erstaunen, dass in dem Herzen neu die Sonne scheint. Wenn du müde seufzest, von der Last beschwert, wenn dein Herz nach Frieden Tränen voll begehrt, zähl die Gnadengaben, denk an Christi Blut. Jesu Heilands Liebe macht den Schaden gut. Denk nur an des Heilands Liebe, tiefer als das tiefste Meer. Jede Last hilft ihr dir tragen, grad wenn das Herz dir schwer. Zähle auf die Gnadengaben, sieh, wie gut er's meint. Du wirst dann erst und erstaunen, dass in dem Herzen neu die Sonne scheint. In des Lebens Morgen sei der Friede dein, größer als der Helfer kann die Not nicht sein. Zähl die Gnadengaben, dein ist diese Zeit, dein das ewige Leben, dein die Seligkeit. Denk nur an des Heilands Liebe, als das tiefste Meer. Jede Last hilft er dir tragen, grad wenn das Herz dir schwer. Zähle auf die Gnadengabe, staunen, dass in dem Herzen neu die Sonne scheint, dass in